mein Verein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Force SC, der Podcast. Mein Name ist natürlich wie immer Matthias und diese Woche habe ich das Heimspiel vom vergangenen Sonntag mit dabei, nämlich das Spiel zwischen unserem SC 1919 Zwiesel und dem SC Kirchrot. Und ja, für unseren SC Zwiesel ging es hier natürlich um einiges, denn man wollte sich hier die wichtigen Punkte holen, denn man ist hinter Deggendorf und Steinach auf dem dritten Platz der Tabelle und möchte auf jeden Fall unter die ersten beiden kommen, um eine Chance zu haben auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Ja, kommen wir ganz kurz zur Aufstellung unseres SC Zwiesel. Wir hatten natürlich unsere Nummer 1 im Tor, Fischer Daniel. Dann hatten wir in der Verteidigung die Nummer 13, Pinker Michael, die Nummer 5, Bernreiter Patrick, die Nummer 6, Schall Alexander und die Nummer 14, Faschingbauer Christian. Davor spielten die Nummer 4, Scheum Flo Philipp, sowie die Nummer 18, Ella Marco, der neu beim SC Zwiesel ist, die Nummer 21, Wölfe Thomas, die Nummer 8, Streit Michael, die Nummer 7, Scharankov Dennis und natürlich auch unser Hunter, die Nummer 9, Niedermeier Matthias. Auf der Auswechselbank mit der Nummer 27, Klaus Christian. Wölfel Dominik mit der Nummer 2, Fritz Marco. Mit der 15, Probst Robert. Mit der Nummer 11, Bendinelli Alessandro. Und die Nummer 10, Jalef Miael. Alles natürlich unter der Leitung von Schaller Michael. Das hier im Schnelldurchgang. Kommen wir nun ganz kurz noch zu den Auswechslungen. Hier wurde in der 60. Minute Marco Eller ausgewechselt. Für ihn kam Probst Robert. In der 75. Minute ging Wölfe Dominik vom Platz, für ihn kam Fritz Marco und in der 80. Minute verließ Pinker Michael das Feld, für ihn kam noch Bendinelli Alessandro. Genau, gelbe Karten hat der SC Zwiesel an diesem Tag keine kassiert, wirklich überhaupt gar keine, auch keine anderen Strafen, das fand ich sehr, sehr toll. Und ja, um jetzt zum Spielverlauf zu kommen. Unser SC Zwiesel hat eigentlich ganz gut angefangen. Und hat in der 24. Minute schon mal das 1:0 erzielt. Vorlage durch Streit Michael, Tor durch Wölfel Thomas. Ja, und das war auf jeden Fall verdient, würde ich sagen, zu dieser Stelle. Ich habe dann immer noch gewartet, bis der SC Kirchrot irgendwie eine Gegenwehr zeigt, aber die blieb aus und das fasst das ganze Spiel. Denn wir hatten in der 31. Minute noch das 2:0 durch Scharankov Dennis. Dann hatten wir noch eine Minute vor Halbzeitpfiff das 3:0 durch Niedermeier Matthias nach Assist von Pinker Michael. Und ja, ich würde sagen, da war das Spiel schon gelaufen. Und nach den ersten zwei Toren habe ich dann auch das Filmen gelassen, denn ich habe diese Tore leider nicht auf Video. Und daher hat es sich dann auch nicht mehr gelohnt, Fankurve TV für dieses Spiel aufzuzeichnen. Denn es war einfach nur ein SC Zwiesel, der hier dominant war und ja, Kirchrot einfach stehen ließ. Und ja, in der 86. Minute noch das 4:0 durch Schalankov Dennis nach Vorlage von Niedermeier Matthias. Und alles in allem ein verdienter Sieg von unserem SC Zwiesel. Es war auch ein Lattentreffer unter anderem noch dabei. Hin und wieder hatte man eben kein Glück, aber mit 4:0 hat man die Kirchroter nun nach Hause geschickt und hat sich hier drei wichtige Punkte sichern können. Nur eben blöd, dass die anderen Mannschaften auch gepunktet haben. Und somit ist man jetzt auf dem dritten Tabellenplatz. Es wird spannend sein. Man hat nämlich aktuell nur noch das Derby gegen den TSV Regen und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ob man das für sich entscheiden kann. Also ich hoffe es auf jeden Fall für unseren SC Zwiesel, denn sonst ist es mit dem Aufstieg natürlich vorbei, obwohl man auf der anderen Seite auch sagen muss, man hat ein Spiel gegen Geierstal. Geierstal sind eine der letzten Mannschaften zu diesem Zeitpunkt gewesen und da musst du auf jeden Fall als Mannschaft, die oben mitspielt, dieses Spiel holen. Und das hat man eben nicht gemacht. Man hat es mit 1:3 aus der Hand gegeben. Geierstal hat somit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln können. Und unser Sportclub hat somit wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsplätze liegen lassen. Und am Ende des Tages sind es eben solche Spiele, die dir das Genick brechen, würde ich mal sagen. Aber das gibt es im Fußball immer. Das gibt es auch bei den Großen, beim FC Bayern zum Beispiel. Der gewinnt in der Champions League und am nächsten Tag zum Beispiel verliert er gegen Hannover oder irgendein anderes schlechtes Team. Ist auf jeden Fall schon öfters passiert und wird im Fußball auch immer wieder passieren. Aber es ist halt ärgerlich, wenn du jetzt zum Beispiel gegen Regen gewinnst, aber Steinach und Deggendorf gewinnen beide ihre Spiele, dann hast du das Problem, du kommst an die nicht mehr ran, denn die Saison ist dann vorbei. Sprich, du musst jetzt gegen Regen in diesem Derby, das ist ja schon mal an sich schwer genug, hier dieses Derby zu gewinnen, denn die Regner werden natürlich am letzten Spieltag dieses Derby nicht aus der Hand geben wollen. Da musst du hier punkten, musst du wirklich darauf hoffen, dass das reicht und dass dann auch Deggendorf und Steinach nicht punkten. Sagen wir mal, Deckendorf spielt jetzt unentschieden, da haben die dann 59 Punkte. Zwiesel holt sich einen Sieg, dann haben die auch 59 Punkte. Und Steinach zum Beispiel spielt unentschieden, dann haben die 58 Punkte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das Torverhältnis bei Zwiesel und Steinach ist. Ich glaube aber, dass Deckendorf und Zwiesel hier, auf jeden Fall Deckendorf, überlegen ist. Aber Steinach, glaube ich, ist noch 2 Tore unter Zwiesel und somit auch unterlegen, wenn es zum direkten Vergleich kommen würde. Und ja, ihr hört schon, es ist alles ein bisschen verzwickt da oben. Man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass Steinach zum Beispiel einen Unentschieden erzielt, Zwiesel hier 3 Punkte holt und Deckendorf keinen Punkt. Denn dann überholst du Deckendorf. Steinach kann von mir aus auch 3 Punkte holen. Dann überholt man halt nur Deckendorf. Aber sobald Steinach und Deckendorf punkten und Zwiesel nicht, hast du ein Problem. Wenn Steinach und Deckendorf jeweils 3 Punkte holen und Zwiesel auch, dann reicht es immer noch nicht. Sprich, wir müssen wirklich darauf hoffen, dass eine Mannschaft nicht punktet. Denn dann können wir wirklich vor diese Mannschaft kommen. Auf jeden Fall, wenn Deckendorf punktet und Steinach dann aber nur unentschieden spielt und Zwiesel zum Beispiel auch nur unentschieden spielt, dann geht es auch wieder nicht. Denn man ist ja immer noch einen Punkt weiter weg. Also ihr hört, es ist alles ein bisschen kompliziert da oben und auf jeden Fall muss unser SC Zwiesel das Derby gewinnen und dann auf jeden Fall hoffen, dass die anderen nicht gewinnen. Wir können uns an dieser Stelle ganz kurz die Spiele von Deckendorf und von Steinach noch angucken. Wir haben zum Beispiel Deckendorf gegen Motzing. Und ja, Motzing ist auf dem 8. Platz. Das kann ja spannend werden, würde ich sagen. Dann haben wir Steinach. Und die haben es mit Brackenbach zu tun. Und Brackenbach ist auf dem 6. Platz. Prinzipiell Brackenbach jetzt keine schlechte Mannschaft. Ich hoffe nur, dass es reicht, dass die Steinach den einen oder anderen Punkt abknüpfen können. Gleiches gilt für Motzing, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, man hat es somit so weit kommen lassen, indem man unter anderem natürlich dieses Spiel gegen Geierstal verspielt hat, dass es jetzt nicht mehr nur in der eigenen Hand liegt, der Aufstieg, dass man ihn schafft. Man kann einen Sieg holen und die anderen können auch gewinnen und dann hat dieser Sieg trotzdem nichts gebracht. Und das ist hier die spannende Situation. Das wird natürlich dann nochmal am Wochenende ein sehr großer Nervenkitzel werden. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da rauskommt. Und ich hoffe auf jeden Fall wirklich, dass unser SC Zwiesel es mindestens auf den Relegationsplatz schaffen wird. Denn man hat so hart dafür gekämpft, dass man oben mitspielen kann. Und es war ja nie das Ziel, aufzusteigen. Es war immer das Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, nachdem man ja in den letzten Jahren oftmals Probleme hatte. Aber auf einmal sind wir ganz oben fast. Also wirklich nur 2 Punkte weg von der Tabellenspitze. Und da muss ich sagen, die Zwiesler haben diese Saison echt eine gute Leistung gebracht, haben sich wirklich, wirklich um vieles gesteigert, wenn man sich das Ganze hier ansieht. Du hast hier meistens nur Gewinne, aber eben die Spiele, die du am Anfang der Saison aus der Hand gibst, da hast du ein Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden. Und dann werden erstmal die ersten Siege eingefahren. Und ja, die anderen Mannschaften schlafen eben nicht. Man hat hier, wenn man sich das Ganze ansieht, kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Aber Deckendorf und Steinach waren nochmal um einen Punkt besser. Und dieser Punkt, so doof das auch klingt, der kann wirklich nochmal entscheidend werden. Und da bin ich echt wirklich sehr, sehr gespannt, was das am Wochenende wird. Hoffentlich holen wir uns das Derby. Erstmal natürlich der emotionale Wert, wenn man gegen den TSV Regen hier den Sieg holen kann und dann wird es auf jeden Fall spannend. Und ich würde mal sagen, ein Auge ist dann immer so in Richtung Deckendorf und Steinach und wie die gerade spielen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall super, super drüber freuen, wenn unser SC Zwiesel hier aufsteigen würde. Aber aktuell, ich weiß nicht, ich fühle mich da ein bisschen komisch, wenn ich dran denke. Denn du hast hier zwei Mannschaften, die gut spielen. Und ja, du musst darauf hoffen, dass eine verliert. Und das sind wirklich die Emotionen, die es im Fußball gibt. Die gibt es fast nirgendwo anders. Du musst hier wirklich darauf hoffen, dass deine Gegner verlieren. Natürlich möchte das kein Fußballverein, dass er sein mehr oder weniger Schicksal für diese Saison aus der Hand gibt. Aber natürlich ist das jetzt leider so. Man muss gegen Regen punkten und dann muss man schauen, wie die anderen gespielt haben. Und dann wird sich das Ganze zeigen. Und selbst wenn wir nicht aufsteigen, können wir auf jeden Fall stolz sein auf unsere Mannschaft. Die haben hier wirklich diese Saison sich super zurückgekämpft und haben gezeigt, dass sie es wollen und dass sie auch ganz oben mitspielen können. Und das hat in Zwiesel lange Zeit gefehlt, dass man wirklich zu den Top-Teams in der Kreisliga gehört. Und irgendwann hoffe ich, dass man wieder den Aufstieg schafft in die Bezirksliga, wenn nicht sogar vielleicht diese Saison. Also, liebe Leute, ich hoffe, euch hat diese Ausgabe von Forza SC, der Podcast, gefallen. Das nächste Mal wird dieser Podcast erscheinen zum Spiel TSV Regen gegen SC 1919 Zwiesel. Und dann wird es wahrscheinlich noch separat einen Rückblick zur Saison geben und was alles noch auf uns zukommt. Und ja, das wird dann natürlich alles zu seiner Zeit angekündigt. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr zahlreich in Regen präsent sein werdet, um unseren SC 1919 Zwiesel wirklich tatkräftig zu unterstützen. Unsere Jungs, unsere Mannschaft, unsere SC-Burm, die brauchen unsere Hilfe wirklich, unsere Anfeuerung. Und meiner Meinung nach, wenn man ein echter SC-Zwiesler ist, dann fährt man da nach Regen. Es ist ja nicht allzu weit. Und unterstützt unseren Sportclub hier wirklich, damit man die Mission Aufstieg irgendwie noch schaffen kann. Und ja, das soll es an dieser Stelle natürlich gewesen sein. Fankurve TV wird dann auch zum Derby erscheinen. Ich versuche fast alles zu filmen, so gut wie es geht. Werde auf jeden Fall dort mit einer geladenen Kamera, mit einem vollen Akku und voller Speicherkapazität am Platz stehen und natürlich alles versuchen einzufangen. Und dann eben dementsprechend mit Podcast und Video nochmal das Derby Revue passieren lassen. Genau, das war's dann auch wirklich an dieser Stelle. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung, sowohl im Internet als auch live im Stadion. Und man sieht sich auf jeden Fall im Bayerwaldstadion in Regen. Also bis dann. Fuck.